noch cooler aus, als ich rap, das find ich schon ziemlich nice. Hoes sehen mich an und ihre Kiefer brechen gleich. Meine Tracks haben nur Ecken, um dich zu verletzen. Ich komm in deine Stadt und mach mit Hetzgen Action. Du bringst Hapes auf Vinyl, ich bring Hapes in MP3. Du bist exklusive Beats und ich sage halt dein Own Rapper. Sind nur Abschaum, ich töte sie. Grund ist, sie tragen farbige Röhrenjeans. Punkt, Spaß, ich hab als Waffe, steht sie Notschlaghammer da. Und bin ich sichtbar auf Werbebildkameras. Hab Sex, doch ich bin hungrig, will noch immer was reichen. Ich geh nicht unter Leute, doch dafür über Leichen. Vorsatz fürs neue Jahr war etwas weniger zu morgen. Doch ich killte deine Stadt, hab aber trotzdem gute Chancen. Ich bin radioaktiv und zu hart für deine Beats. Um dich zu trauen, mich zu betteln, musst du erst paar Nasen ziehen. Du bist unterm Radar, bald unter der Erde. Ich lasse alle schwulen Rapper sterben. Ich erledige den Job, weil kein anderer sich traut. Mein Popschutz besteht aus toter Rapperhaut. Du bist unterm Radar, bald unter der Erde. Ich lasse alle schwulen Rapper sterben. Ich erledige den Job, weil kein anderer sich traut. Mein Popschutz besteht aus toter Rapperhaut. Deine Bitch ist ganz schön nice und ich lecke ihr den Arm aus. Also es ist das nächste Mal, wenn du sie in den Arsch fickst, so als würde ich dir einen blasen. Du schwule Missgestalt, ich bin der Inbegriff dafür, was alles in der Welt richtig läuft. Und deine Eltern sind enttäuscht von dir, doch ich bring dich um und sie wollen dich wieder. Hetzkin, Jenkin, die besten Menschen und dein Gig fällt ins Wasser, so wie Exkremente. Fred, Fred, Fred, Fred, dein Konzept checkt noch in Kinderschuhen. Ich spritz mir Heroin mit Marvin Game und mach ein Interview. Kein Tape, doch ich bin hungrig, will noch immer was reißen. Ich geh nicht auf die Vollen, doch dafür in die Eisen. Ich hab's gesagt, Mann, ich werd mich rächen. Ich werd kommen und die Herzen aller Mädchen brechen. Mit dem Basie in der Hand, so crazy ist der Mann. Ihr habt es nicht gedacht, doch ich hab jetzt das Game in meiner Hand. Du bist unterm Radar, bald unter der Erde. Ich lasse alle schwulen Rapper sterben. Ich erledige den Job, weil kein anderer sich traut. Mein Popschutz besteht aus toter Rapperhaut. Du bist unterm Radar, bald unter der Erde. Ich lasse alle schwulen Rapper sterben. Ich erledige den Job, weil kein anderer sich traut. Mein Popschutz besteht aus toter Rapperhaut.